Ich bin mir der Tragweite dessen, was ich hier vorbringe und verlange, sehr wohl bewusst und werde mir diesen Brief für eine spätere Zeit sehr gut aufheben, damit, falls meine Warnungen ungehört verhallen, das deutsche Volk dereinst doch erfahre, dass da einer war, der im rechten Augenblicke den richtigen Weg zu zeigen wusste. Noch ist es nicht zu spät. Noch kann das schamlose Lügengewebe, als ob die Feindschaft von den Nationalsozialisten, nicht aber von den Einflüssen gewisser nationaldemokratischer Kreise herstamme, mit entschlossener Hand zerrissen werden. Noch können alle deutschen Parteien den gemeinsamen Weg gehen, statt nach dem uralten jüdischen Wunsche getrennt zu marschieren und also vereint geschlagen zu werden. Für diejenigen, welche etwa nicht wissen sollten, dass ich ein gutes Recht habe, in deutsch-österreichischen Fragen mitzusprechen, lege ich 3 Exemplare meiner Schrift »Wir Deutschen aus Österreich« diesem Briefe bei. Vielleicht lernen Sie doch endlich, auf diejenigen zu hören, die wahrhaft Deutsche sind, trotz einer fixen Idee, die Sie unkontrolliert a priori ins feindliche Lager verbannt, statt immer wieder denjenigen hereinzufallen, die vortrefflich es verstehen, die deutschesten Worte zu gebrauchen, um die jüdischsten Pläne zu verwirklichen. Mit dem Ausdrucke vorzüglichster Hochachtung und der Versicherung, dass ich für alles und jedes, was dieser Brief enthält, jederzeit Rede und Antwort stehe und vollinhaltlich einzugestehen bereit bin, verbleibe ich Ihr sehr ergebener Arthur Trebitsch. Für den reichsdeutschen Leser, der in unsere Verhältnisse nicht genügend eingeweiht ist, sei Engelbert Pernastorfer betreffend auf unsere ihm gewidmete Schrift »Wir Deutschen aus Österreich« hingewiesen, wo selbst dieser aufrechte und seinen Überzeugungen unentwegt treue deutsche Mann als der erste bewusste Nationalsozialist zur Darstellung gelangt. In der Person dieses Mannes drohte nun aber auch Zion in jenem Augenblicke, da sich dem Nahestehende das wahre Gesicht der zionistisch geleiteten sozialistischen Partei unbedingt hätte entschleiern müssen, allergrößte Gefahr. Denn Pernastorfer, der die Liebe und das Vertrauen eines gewaltigen Teiles der Arbeiterschaft besaß, er hätte nicht tatenlos mit angesehen, wie nach dem Umsturze die nicht mehr anzuzweifelnden eigentlichen Ziele der jüdischen Führerschaft das deutsche Volk vernichtend zur Entfaltung kamen. Er hätte einen gewaltigen Riss, eine saubere Scheidung im Sozialismus bewirkt und wäre der berufene Vorkämpfer und Führer der neu erstandenen nationalsozialistischen Partei gewesen. Ein merkwürdiger Zufall aber wollte es, dass ganz zur gelegenen Zeit diesen kräftigen und rüstigen Mann eine höchst mysteriöse Krankheit befiel, die für denjenigen, der, wie der Verfasser, das Leben und die Organisation dieses Mannes über ein Jahrzehnt aus nächster Nähe zu beobachten vermochte, etwas Rätselhaftes und nie völlig Aufgeklärtes bis zum heutigen Tage behalten hat. Jedenfalls aber hat die nationalsozialistische Partei ihres großen Führers beraubt, unter Zions allgegenwärtiger Beeinflussung nicht jene Machtentfaltung gewinnen können, die ihr, wenn es mit natürlichen Dingen zuginge, unbedingt zustünde. Ja, es ist erschütternd zu beobachten, wie diese Partei, die organisch gesetzmäßig zu stetem Wachstume vorherbestimmt sein müsste, von Tag zu Tag an Boden verliert, wie es der widerwärtigen Meisterschaft Zions gelang, durchzusetzen, dass nicht ein Mandat bei den Neuwahlen in die Nationalversammlung auf diese Partei entfiel, ja, wie eine nach der anderen die Ortsgruppen zurückgehen und verschwinden, ohne dass Kraft und Klarheit genug bei den redlichen und ehrlich parteimäßig Gesinnten vorhanden wären, den wahren Grund dieses trostlosen Siechtums zu erkennen. Und wir müssen heute die traurige Prophezeiung aussprechen, dass, wenn nicht in letzter Stunde der geeignete Führer erscheint und es in den Köpfen der noch unverseuchten Parteileiter aufdämmert, woran sie denn eigentlich kranke, dieser so segensreichen, ja für die Erlösung des Deutschtums einzig maßgebenden Partei in Österreich das letzte Stündlein geschlagen hat. Wenn der Leser nun fragen sollte, wie es denn dem jüdischen Abkommandierten gelingen mag, sich ins deutsche Lager einzuschleichen, so dürfte ein Einzelfall, in welchem es dem Verfasser gelungen war, einen solchen Abgesandten Zions auf frischer Tat zu ertappen und also noch in letzter Stunde zu verhindern, dass er sich zum bewährten Vertrauensmann bei den Deutschen langsam aber sicher verwandle, hier jenes greifbare Beispiel erbringen, ohne welches eine Theorie niemals aus dem blassen Bereiche verallgemeinernder Behauptung zu lebendigem Erfassen gewandelt werden kann. Die nachfolgende Veröffentlichung mag hier ihren Platz finden, um das Werden und ausnahmsweise auch ausgeschaltet werden eines abkommandierten Zions aus nächster Nähe zu ergründen. Warnung an die deutsche Studentenschaft. Vor einigen Monaten hat ein würdig aussehender Mann mit langem Patriarchenbarte in allen möglichen halböffentlichen und privaten Lehranstalten, Genossenschaften und Vereinigungen eine höchst rätselhafte Tätigkeit begonnen. Er erschien plötzlich und unangemeldet, eingeführt von Mitgliedern der Lehrerschaft oder des Vereines, und hielt einen Vortrag: Sukkus, Menschheitsverbrüderung, Friede auf Erden, vereinigende Weltsprache, Gruppen von je 20 in Interessengemeinschaft geeinten und durch Eidschwur gebundenen, dessen Hauptinhalt niemals eine Waffe tragen oder gebrauchen. Die Sache war denn doch zu deutlich, und so fanden sich zumeist helle Köpfe, die den Schwindel durchschauten. Judenabgesandter, Ableger der Weltfreimaurerei, Lähmung jeglichen Widerstandes wider Zions Weltherrschaft. Ob es nun eine fotografische Unterrichtsanstalt oder die Radiostation oder sonst eine Vereinigung war, wo noch ein Funke deutschen Geistes lebte, der Mann wurde energisch und entrüstet hinausgelehnt. Da erkannte er, respektive das Konsortium, das ihn entsendet hatte, so geht es denn doch nicht, und die Wiener Bevölkerung hat noch nicht jenen Grad von Dummheit und Beschwätzbarkeit erreicht, dessen Zion bedarf. So heißt es denn, auf andere Mittel sinnen. Penele auf dem Paukboden. Die ungeduldigen Schulbuben können es nicht erwarten, Studenten zu sein. Die Zeit ist schwer und das deutsche Herz und der erwachende Mannesmut suchen nach Bestätigung. So gibt es denn bereits Vereinigungen mit allen Abzeichen und Tätigkeiten der künftigen Verbindungen. Das ist den wenigsten bekannt, aber unser Mann des Schwures, wider das Tragen und Gebrauchen von Waffen, findet den Weg zu den jugendlichen Zusammenkünften, und siehe da, er ist nicht mehr waffenfeindlich. Er weiß selber trefflich, den Schläger zu führen, und gewinnt in guter Kenntnis der jugendlichen Gemüter rasch das Vertrauen der ahnungslosen Unverwarnten. Aber auch das ist nur ein Anfang für seine weithin reichenden Ziele. Von einigen begeisterten Knaben weiter empfohlen, findet er Zutritt und gastliche Aufnahme auch bei studentischen Verbindungen. Er ficht mit ihnen, und der alte Herr, der so rüstig und waffenfreudig seinen Mann zu stehen weiß, findet gastliche Aufnahme.